downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Teil 2 unseres Christmas-Specials für dieses Jahr. Teil 1 haben wir gestern viel drüber geredet, was in der NBA aktuell los ist. Wir haben über die All-Stars geredet und einiges mehr. Jetzt kommen wir zu ein paar Sachen, die ihr uns bei Facebook gefragt habt, die vielleicht nicht so alltäglich sind oder zum aktuellen Geschehen der NBA gehören. Und am Anfang haben wir ein kleines Quiz für euch. Zu wem könnte denn folgender Soundbite gehören? The Rain Man, um den wird's jetzt gehen. Thorsten hat uns auf Facebook gefragt, was ist eigentlich mit Sean Kemp? Könnt ihr ein bisschen über Sean Kemp erzählen? Wahrscheinlich einer seiner Lieblingsspieler aus den 90ern. Ein bisschen über seine Karriere reflektieren, in dem gleichen Atemzug vielleicht über die Seattle Supersonics, ein Team, was es jetzt so in der Form nicht mehr gibt. Ja, und über das, was mit Sean Kemp danach passiert ist, beziehungsweise wie so sein Werdegang war. Und ich glaube, da haben wir uns einige ganz nette Sachen zusammengesucht. Ja, in dem Sinne auch hallo von mir. Ich glaube, die Seattle Supersonics sind wirklich eines der Teams, die keinen Titel gewonnen haben, die wie keine andere in unserem kollektiven Basketballgedächtnis verankert sind, als einfach High Flyer, Showtime, Trash Talk, Dunks und halt im Anführungsstrichen 7 Seconds or Less, also hoch und runter den Court runterrennen. Und klar, wir als Deutsche natürlich dann auch Detlef Schrempf als Sixth Man of the Year, back-to-back, glaube ich, oder zweimal ist er jedenfalls Sixth Man of the Year geworden. Ja, im Prinzip vor Dirk, der Deutsche, zu dem man immer aufgeschaut hat und was er in der NBA geleistet hat. Bei den Seattle Supersonics ist es immer so, gerade jetzt bei diesem Team, genauso wie mit Sean Kemp, man fragt sich immer, was wäre wenn? Was wäre, wenn sie nicht auf die Bulls in den Finals 96 gestoßen wären, das 70-Win-Team der Chicago Bulls? Was wäre, wenn das Management der Seattle Supersonics nicht ihrem Backup-Center oder ihrem Center einen 33-Millionen-Vertrag gegeben hätten? Was letztlich dazu geführt hat, dass Sean Kemp, wir nehmen es jetzt mal ein bisschen vorweg, zu den Cleveland Cavaliers getradet worden ist. Was wäre, wenn, was wäre, wenn sie erfolgreicher gewesen wären? Natürlich waren sie ein sehr erfolgreiches Team. Du sagst, es ist natürlich jetzt nochmal ein deutlich stärkerer Wermutstropfen, weil es nun kein Profiteam mehr in Seattle gibt, kein NBA-Team jedenfalls nicht, was auch seit Jahren sich eigentlich ändern sollte. Viele eingefleischte NBA-Fans sagen, Seattle hat so eine Historie, die müssen ein Team haben. Auch da können wir jetzt vielleicht ein bisschen vorwegnehmen, traurige Anekdote, weder Gary Payton noch Sean Kemp haben ihr Jersey retiren können, sprich, ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn ein Spieler seine Meriten mit einem Verein verdient hat und quasi zur lebenden Legende geworden ist, gibt es häufig eine Zeremonie, dass die Trikotnummer retired wird, also in Ruhestand geht sozusagen. Das bedeutet, dass diese Nummer nicht mehr vergeben wird. Und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Sache, die verdienten Spieler dann zu ehren. Das wird nur recht wenigen Spielern zuteil. Und umso schade, also umso, ja, schade in Anführungsstrichen ist es dann, dass Sean Kemp und Gary Payton dieser Ära eben nicht zuteil wurden. Ja, mich hat diese Anfrage über Sean Kemp echt tierisch gefreut, weil nämlich die 96er Finals-Serie, die du gerade angesprochen hast, gegen die Chicago Bulls, mein Einstieg in den NBA-Basketball war. Das war das erste Mal, dass ich mir komplette Live-Spiele auch mit einem Kumpel von mir angeguckt habe. Ich glaube, damals liefen NBA-Spiele oder Zusammenfassungen sogar noch auf Sat.1 mit Lou Richter, die Anfangstage von Frank Buschmann beim DSF und so weiter und so fort. Und da gehörte diese Serie da eben dazu. Die Bulls kamen die Bulls kamen, bevor es in die Finals ging, aus dieser berühmten 72-10-Serie. Die Sonics waren aber unwesentlich schlechter, 64-18 in dieser Saison hingelegt, haben dann, um in die Finals zu kommen, in dem Jahr die Utah Jazz, damals mit Stockton und Malone, diesem berühmt-berüchtigten Duo, 4-3 in der 7-Spiele-Serie geschlagen. Und die Bulls sind relativ easy 4-0 über die Shaq Magic hinweggeprescht. Das war das letzte Jahr, wo Shaq in Orlando gespielt hat, und haben die Orlando Magic gesweept. Und dann standen sich die beiden im Finale gegenüber, und es hätte tatsächlich, glaube ich, in dieser 6-Spiele-Serie, wie sie dann hinterher für die Bulls ausgegangen ist, spektakulärer nicht laufen können. Also Gary Payton mit seinem Trash-Talk gegen Jordan, auch einen der besten Trash-Talker. Ich gehe gleich nochmal ein bisschen auf das Duell Rodman gegen Kemp ein, was damals so die Leute oder die NBA-Fans elektrisiert hat. Dieser High-Flying-Basketball von den Seattle Supersonics gegen die perfekte Triangle-Offense der Chicago Bulls. Also da war einiges im Köcher in dieser Serie. Die Sonics lagen, ich will das vielleicht nochmal genau ganz kurz ausführen, die Sonics lagen 3-0 zurück, haben sich dann 3-2 wieder rangekämpft und daraus halt eine richtige Serie gemacht. Und ich denke, hätten die Seattle Supersonics diese Serie gewonnen, wäre Sean Kemp auch der MVP dieser Serie geworden. Also 23, 11 und 2 in dieser Serie aufgelegt. Den größten Kontrahenten hatte er in Dennis Rodman, der in 2 Spielen, und das habe ich tatsächlich, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber noch nie erlebt, in 2 Spielen in dieser Serie 11 Offensiv-Rebounds jeweils gepflückt hat. Dieses Monster, was Dennis Rodman nun mal damals war. Und die beiden Spieler ja im totalen Gegensatz. Einmal dieser Arbeiter, der sich nicht zu schade ist, jedem Ball hinterher zu gehen, den Dreck wegräumt an den Brettern, gegen diesen athletischen Freak, der Sean Kemp damals war, im Duo mit Gary Payton. Und das war, wie gesagt, so die erste Serie, die mich so richtig gefesselt hat in der NBA. Kleine Anekdote, man kann auch immer, wenn man sich diese Klassikspiele oder sich mit den Klassikspielen befasst, immer wissen, wie legendär das Potenzial war, indem man sich nur die Spitznamen anguckt. Ich liebe Basketballer-Spitznamen, ja. Und wenn man sich das überlegt, The Glove, Rain Man, The Worm, His Ernest, ja, also ich meine, allein die Leute, die da auf dem Parkett standen, Big Smooth, Sam Perkins, also ich meine, das war schon große Klasse. Und vielleicht jetzt auch, um auf Sean Kemp nochmal zu kommen, der Rain Man, der Hintergrund dieses Spitznamen ist eben, dass Gary Payton irgendwann gesagt hat, ja, hey, eigentlich werfe ich den Ball immer nur nach oben und dann regnet es eigentlich dann nur runter, und es regnete dann in dem Fall krachende Tomahawk-Dunks. Ja, also ist jetzt nicht der Rain Man, also mit AI, sondern mit EI. Und es bezieht sich einfach auf die Naturgewalt, mit der Sean Kemp halt bei jedem Fastbreak All-In gegangen ist, und den kleinen Soundbite, den wir euch abgespielt haben, war dann auch von einem seiner legendärsten Tomahawk Dunks, wo er dann noch nachher das Foto hinterher schickt und sich lustig macht über seinen Gegenspieler. Insofern könnte man vielleicht auch behaupten, dass Sean Kemp in der heutigen NBA mit Boogie Cousins um die Führung in den technischen Fouls dann liegen würde, aber unbestritten ist natürlich, dass Sean Kemp einfach mit seiner Spielanlage seiner Zeit voraus war. Also ich glaube, ich habe auch aufgeschrieben, gerade dieses Duo Gary Payton und Sean Kemp wären in der NBA 2K14 quasi perfekt aufgehoben mit dem Lobs und dem schnellen Spiel. Gerade Gary Payton als Taschendieb und den Fastbreaks, die daraus resultieren, ja, war schon super anzusehen. Ja, ich überlege gerade, wenn man es mit der heutigen Zeit vergleichen kann, war Sean Kemp vielleicht so eine Vintage-Version von Blake Griffin. Also diese spektakulären Dunks hat man in den letzten Jahren ja hauptsächlich in Lob City bei den LA Clippers gesehen. Das haben die Supersonics schon 15 Jahre vorher, beziehungsweise fast 20 Jahre vorher gemacht. Wie es dazu kam, zu dieser Finals-Serie, warum ich mir die rausgepickt habe, war einmal, weil ich da angefangen habe, NBA zu gucken, und weil es so der Höhepunkt der Karriere von Sean Kemp und Gary Payton war, weil es die einzige Finals-Teilnahme auch leider Gottes war. Wie es dazu kam, Sean Kemp hat von 1989 bis 97 bei den Sonics gespielt, ist dann, du hattest gerade erwähnt, in einem 3-Team-Trade für Terrell Brandon und Vin Baker von den Sonics weggegangen. Vin Baker ist dann dafür zu den Supersonics gegangen und Terrell Brandon damals zu den Milwaukee Bucks. Dann ist er danach nochmal, hat er eine Station in Portland gehabt, bis 2003 zu seinem eigentlichen Karriereende nochmal in Orlando gewesen, aber hat niemals so richtig an die Zeiten in Seattle anknüpfen können. Nicht zuletzt deswegen, weil er immer wieder Gewichtsprobleme hatte, also sich dann in der Offseason, auch in dieser einen Lockout-Season, habe ich ein schönes Beispiel rausgesucht, hat halt gehen lassen. Die Lockout-Season, ich glaube 98 war das, ich muss nochmal gerade eben nachgucken, 98, 99 hat sein damaliger GM gesagt, dass er mit 140 Kilo damals zum Trainingsauftakt gekommen ist. Wenn ihr mal überlegt, 140 Kilo, das sind halt Big-Baby-Verhältnisse, über die wir da gerade reden, beziehungsweise eine Gewichtsklasse von Shaq, obwohl Shaq fast 20 Zentimeter größer ist oder so. Also nicht mehr dieser athletische Freak, der er mal war, und dazu kamen dann irgendwann tragischerweise auch noch Alkoholprobleme, die ihn zurückgeworfen haben. Und wenn man sich das alles mal anguckt und das in seinen Karrierestats dann widerspiegelt, dann wird ihm das eigentlich nicht gerecht. 14,6 Punkte, 8,4 Rebounds, 1,2 Blocks. Das im Verhältnis zu den Glanzzeiten, die er wirklich hatte, ist das eigentlich schade, dass er durch mehrere Versuche in anderen Teams das so ein bisschen hat schleifen lassen. Sechsmaliger All-Star, dreimal All-NBA Second Team und schon in jungen Jahren in der Highschool McDonald's All-American. Ja, wie gesagt, diese Stationen in Orlando und Portland, die waren dann eher so der dunkle Spätherbst, über den man in der Karriere von Sean Kemp nicht mehr so gerne redet. Ja, wahnsinnig explosiv, wenn man sich die Zahlen anschaut. Würde man auf den ersten Blick vielleicht noch denken, dass er in Cleveland dann noch sehr gute Leistungen gebracht hat. Hat er auch statistisch betrachtet, nur er war weniger effizient. Sean Kemp war immer jemand, der über 50% aus dem Feld geworfen hat, 7 bis 9 Mal an der Linie stand jedes Mal, 3, 4 Offensiv-Rebounds, nicht selten mit krachenden Putbacks waren dann eigentlich auch immer drin. Und dann eben die Athletik, dass du eben die Steals und die Blocks dann auch noch irgendwie holst. Also in dem Sinne war er wirklich ein Gesamtpaket von beeindruckender Statur. Schade ist dann tatsächlich, wie es auch mit seiner Arbeitseinstellung, sag ich mal, dann den Berg runterging, kurz nach dem Trade oder vor dem Trade. Ich hatte das ja eben schon erwähnt. Fand er sich ja schlecht behandelt von den Supersonics, weil die dann nicht eben ihm ein Vertragsangebot unterbreitet haben, sondern einem recht wenig mobilen Center, dem sie ihm dann eben 33 Millionen Vertrag gegeben haben. Und das ist natürlich auch ein Problem, gerade junge Spieler, die früh in Amerika im Spotlight sind und dazu getrimmt werden, ja, hey, du bist eine große Nummer, du bist die große Show, dann kommen natürlich da auch schnell Neidgefühle auf oder dass du dich schlecht behandelt fühlst, dass dann vielleicht so ein bisschen Primadonna auch ist. Ich glaube, dass er das nicht unbedingt war, aber ich glaube, Sean Kemp war gerade im letzten Drittel seiner Karriere dann doch nicht immer voll motiviert und war dann eher auf so einem Revenge-Trip, als eher zu sagen, hey, ich entwickle mich weiter und dadurch verdiene ich dann mein Geld. Und das war natürlich ein bisschen schade. Als Sportler geht es immer ein bisschen um Opportunity, ob man die Möglichkeit hat, ob man in diesem bestimmten Zeitfenster, das immer so verschwindend klein ist, dass da alles zusammenkommt und alles passt. Und dann bist du jemand, an den dich die Leute dann nachher immer noch erinnern oder sich erinnern. Und das ist bei Sean Kemp halt nur leider mit Abstrichen so. Er hatte leider nicht das Glück oder es ihm nicht vergönnt gewesen, ein Championship nach Seattle zu holen, weil er die Bulls gespielt hat. Und dann ist es leider bergab gewesen und dieses Zeitfenster, diese Opportunity konnten die Spieler der Seattle Supersonics dann leider nicht nutzen. Er hat sich auch mehr oder weniger krampfhaft noch versucht, dann in diesem Spotlight zu halten. Wir haben es gerade nochmal nachgelesen und selber nicht mehr so richtig auf der Kette gehabt, dass es nochmal Comeback-Versuche gab in diversen Training-Camps in den frühen 2000er Jahren, beziehungsweise Mitte der 2000er Jahre in Dallas und in Denver hat er es nochmal versucht. Er war für 3 Spiele, hat dann nochmal einen Vertrag in Italien unterschrieben, wo er dann aber auch wieder zurückgeflogen ist in die USA, also auch da eine Station, die eigentlich eher zum Vergessen ist. Um nicht ganz so wehmütig zu werden, gibt es vielleicht auch einen kleinen Lichtblick, jedenfalls in der Familie Kemp. Es gibt seinen Sohn, Sean Kemp Jr., spielt aktuell bei den Washington Huskies in der NCAA, wäre bereit für den Draft in 2015 oder in 2016. Und als ich mir so ein paar Berichte über ihn durchgelesen habe, er trägt die Rückennummer seines Vaters, die Nummer 40, die wir beide hoffen, irgendwann in Seattle oder irgendwo mal retired wird. Wird bekannt ist bekannt im College in seinem Team für Dunks. Also vielleicht gibt es ja das ein oder andere Highlight, was wir aus der Familie Kemp in Zukunft nochmal sehen werden. Ja, vielleicht zum Abschluss zu den Seattle Supersonics bin ich bei der Recherche über einen ganz tollen Artikel von SB Nation gestoßen und wir versuchen das jetzt auch hier immer so authentisch wie möglich zu halten. Also wir kopieren jetzt nicht einfach irgendwelche Sachen, die wir lesen, sondern liegen vielleicht auch manchmal falsch, aber das ist so unsere Wahrnehmung, wie wir auch ein bisschen groß geworden sind dann eben und das in der Retroperspektive uns noch anschauen. Aber ich wollte euch eigentlich einen Absatz nicht vorenthalten, weil ich oder wir fanden den sehr treffend. Da kann man dann auch nochmal ein bisschen wehmütig werden und sagen, okay, was wäre gewesen, wenn zum Beispiel die Seattle Supersonics in der jetzigen Zeit gespielt hätten. Ich glaube, ich lese es einfach mal eben vor. Nobody played basketball in the 90s like the Sonics. In an era of post-ups, isolations and slowdown styles, the Sonics were frantic. They trapped everything and switched even more. They wanted to turn you over and make you uncomfortable, and when they did, they threw down hammer dunks and alley-oops. Then they told you about it afterwards. What the Sonics had more than any other team of their area was personality. The players fought with each other, they argued with their coach, who was just as crazy as they were. If they existed today, they would own the basketball internet and be worth the price of League Pass all by themselves. Also gerade der letzte Satz, dass man gerne das Geld für den League Pass für die Seattle Supersonics bezahlt hat, ist, glaube ich, wahrer denn je. Ja, denke ich auch. Und es ist ein schöner Abschluss, weil die Karriere dadurch von Sean Kemp doch, glaube ich, ins rechte Licht gerückt wird, dass er in einem fantastischen und vor allem spektakulären Team mit seinem Partner Gary Payton gespielt hat. Kommen wir zur nächsten Legende, über die ihr uns gefragt habt bei Facebook. Das ist Larry Bird. Und mal zur Abwechslung wurde nicht gefragt, ob Larry Bird oder LeBron James oder wer auch immer der beste Small Forward aller Zeiten ist oder, sondern ob Larry Bird als Defensive Player in der NBA in seiner Ära underrated war, overrated oder wie das Ganze eigentlich einzuschätzen ist. Larry Bird ist mit Sicherheit nicht als Defense-Spieler bekannt gewesen in seiner Zeit, sondern eher als der absolute Leader dieser goldenen Ära der Boston Celtics um das fantastische 85er-Team, was wir hatten es im Pod gestern mal bemerkt, was Bill Simmons immer so gerne anspricht. Die 85er Celtics sind, glaube ich, für ihn das beste Team, was jemals in der NBA gespielt hat. Okay, Bill Simmons ist halt auch Boston Celtics-Fan. Aber dadurch ist Larry Bird halt nicht bekannt geworden. Die einzige, was mir so einfällt, die einzige Defense-Szene seiner Karriere ist der Steal gegen Isaiah Thomas. Im Spiel 5 war es der Eastern Conference Finals, wo er Isaiah Thomas mit 5 Sekunden noch auf der Uhr den Ball weggenommen hat, ihn zu DJ unter den Korb gespielt hat. Ihr kennt alle diesen Soundbite. Dann kam der Layup und die Boston Celtics haben das Spiel noch gewonnen. Das ist so, was Defense angeht, die einzige Szene, an die ich mich erinnere. Ich meine, es gibt halt andere Spieler, wenn wir den Vergleich LeBron James nochmal bemühen, wo du dich an zig Chase-Down-Blocks erinnerst oder sonst irgendwas oder irgendwelche Steals, die zu spektakulären Dunks geführt haben. Das ist bei Larry Bird nicht so. Dennoch gibt es einige Statistiken zumindest, die darauf hinweisen lassen, dass Larry Bird doch kein so schlechter Defensivspieler gewesen sein muss. Er wurde unter anderem 3-mal in das All-NBA Second Defensive Team gewählt, also die zweite Garde, sag ich mal, der besten Defensivspieler der Liga. Ich muss ganz gerade mal gucken, 82 bis 84 war das, also noch bevor die Celtics quasi ihr Superteam auf die Platte gestellt haben. In seiner Karriere kommen dazu 1,7 Steals pro Spiel und 0,8 Blocks. Ich muss fairerweise sagen, ich habe relativ wenig Spiele in kompletter Länge von Larry Bird gesehen. Was man aber liest, ist, dass eine seiner Spezialitäten der Block von hinten waren. Also wenn ein Spieler zum Jumpshot hochgeht, dass er sich quasi aus dem Screen, wo er sich abrollen musste als Defensivspieler, den er gestellt gekriegt hat, hinterrücks abrollen muss und den dann weggeräumt hat. Mag so gewesen sein, das kann ich ehrlich gesagt in der Häufigkeit nicht beurteilen, aber wie gesagt, zum Beispiel diese 3 Nominierungen für das All-NBA Defensive Team lassen darauf schließen, dass er zumindest seine Position besser verteidigt hat als viele andere in den 80er Jahren. Was natürlich sehr wohl auch überliefert ist, ist, dass er halt einer der Spieler mit dem höchsten Basketball-IQ war, der nicht nur seiner Zeit, sondern insgesamt. Und das ist natürlich ein Schlüssel für eine gute Defense. Da musst du nicht unbedingt super hochathletisch sein. Das hilft natürlich. Wie wir wissen, war The Hick from French Lick nicht unbedingt ein Sprungwunder, sondern hat das dann eben wieder gut gemacht mit seinem hohen Basketball-IQ, seinem Verständnis für Team-Defense, dass er wusste, wo er stehen musste, dass er dann auch mal in den Passing-Lanes die Pässe geraubt hat. das war genau sein Defensivstil und ist natürlich dann auch mal ganz gut, wenn man einen außerordentlich guten Verteidiger in Kevin McHale zum Beispiel hinter sich weiß, dann kann man ein bisschen mehr die anderen Spieler ärgern, gerade auf dem Perimeter und da würden sich dann zum Beispiel diese Aktionen, wie du sie gerade beschrieben hast mit dem Block, dann durchaus erklären lassen. War ein hervorragender Rebounder, sowohl offensiv, aber vor allem auch defensiv, der auch vor keinem Kontakt gescheut hat. Damals ging es ja nochmal ein bisschen anders zur Sache mit fliegenden Ellbogen und gerade den Bad Boys auch. Und ja, insofern hat er da nicht zurückgesteckt. Und was beim Thema Defense vielleicht nicht ganz außer Acht fallen sollte, er war auch, glaube ich, einer der besten Trash-Talker oder gilt als einer der besten Trash-Talker der Liga. Und das kann ja in so einer engen Possession, wenn du gegen deinen Gegner spielst, auch manchmal von Vorteil sein, dass du halt, wenn du ihn schon durch fehlende Athletik nicht vom Korberfolg hindern kannst, dann guckst du eben, dass du so weit in seinen Kopf reinkommst, dass er gar keinen Bock mehr hat, gegen dich zu spielen. Weshalb vielleicht überhaupt so manche Stimmen laut werden, ja, war er bestimmt kein guter Verteidiger, liegt wahrscheinlich an seiner Verletzungs- und Krankenakte zum Ende seiner Karriere. Also wir wissen ja wahrscheinlich alle, dass Larry Bird sehr mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte und damit lässt sich natürlich außerordentlich schlecht verteidigen. Der Rücken plagt, kannst du nicht wirklich tief in die Knie gehen, du kannst nicht wirklich mitlaufen. Der Spielstil der 80er oder auch der späten 80er war wesentlich physischer und es war weniger laufintensiv, es wurden weniger Dreier genommen, du musst jetzt nicht zum Closeout rennen, sondern du wurdest halt immer schön in Post genommen oder musstest Hand anlegen im wahrsten Sinne des Wortes. Insofern reibt dann das natürlich auf und dann konnte er zum Ende seiner Karriere hin nicht mehr dieselbe Leistung bringen, defensiv, wie vielleicht in den ersten Jahren. Das würde das auch erklären. Kommen wir zu etwas anderem, auch angefragt von euch im Feedback. Und das ist der Vorschlag vom Besitzer der Dallas Mavericks, Mark Cuban, das Ungleichgewicht zwischen der Western und der Eastern Conference zu ändern, indem man, sage ich mal, ein bisschen die Landkarte modifiziert. Sein Vorschlag war, soweit wir das jetzt noch richtig im Kopf haben, dass die Southeast Division mit den texanischen Teams, den Spurs, den Mavericks, Houston Rockets, den Pelicans und dann eher in den Südstaaten Memphis Grizzlies in den Osten geschifft wird sozusagen und im Austausch die Teams der Northeast Division, Milwaukee, Detroit, Chicago, Cleveland und Indiana, dann in den Westen kommen. Der Vorschlag ging rum auf jeden Fall in den Medien, wurde auch heiß diskutiert. Wie gesagt, Zweck und Intention dahinter war dieses Ungleichgewicht, dass der Westen seit ja fast schon einem Jahrzehnt, muss man ja sagen, wesentlich besser ist, es aus der Osten dann zu begleichen und die Conferences ein bisschen auszugleichen. Und ich denke, wir können jetzt ein bisschen was dazu sagen, ob es realistisch ist, was wir davon halten, wie generell vielleicht so Conferences und Division funktionieren und ob es eine Möglichkeit gibt, das vielleicht in der nahen Zukunft zu ändern. Also ich glaube, da mit dem Vorschlag würde sich Mark Cuban oder den Dallas Mavericks keinen großen Gefallen tun, wenn wir überlegen, dass OKC, Dallas, San Antonio und Houston und je nachdem, wie gut dann vielleicht die New Orleans Pelicans mal werden, alle in einer Division spielen, glaube ich, wäre das schon hart. Die Divisions an sich sind aber das größte Problem, was ich mit der Aufteilung auch im Moment habe, nicht so sehr die Conferences und zwar das, wie sich die Divisions auf das Playoff-Bild hinterher auswirken. Nehmen wir mal eine total starke Division wie die Southwest Division, über die wir gerade gesprochen haben, wo ohnehin jetzt schon Houston, San Antonio und Dallas mit drin sind. Gegen eine der schwächsten Divisions in der ganzen NBA, das ist die, wo die Knicks, die Nets, Boston, Toronto und die 76ers drin spielen. Der Sieger dieser Division ist automatisch der vierte Playoff-Platz mindestens in der jeweiligen Conference. Egal, wie schlecht dein Record ist. Und das, finde ich, ist eher das große Problem, anstatt dass man das, und ich glaube, Mark Cuban hat es einmal wegen der Stärke wegen dem Gap zwischen Ost und West, aber auch wegen den Reisen zum Beispiel angemerkt. Ich glaube, dass diese Division-Aufteilung das größere Problem ist, weil du würdest Dallas, San Antonio oder Houston zum Beispiel ein Riesenunrecht damit tun, wenn sie die würden ja potenziell jede andere Division im Osten gewinnen können und wären automatisch als Vierter qualifiziert für die Playoffs gegenüber in diesem Jahr, okay, die Toronto Raptors sind recht stark, aber sagen wir mal, stell dir mal vor, die Toronto Raptors wären nicht so stark wie in diesem Jahr und die New York Knicks würden vielleicht mit einem 500-Record oder so die Division gewinnen. Dieses Ungleichgewicht finde ich viel, ja, dieses Ungleichgewicht finde ich viel schlimmer oder beziehungsweise benachteiligender für andere Teams, als dass man jetzt die Conferences an sich neu aufteilen müsste. Ich finde, eine Lösung könnte sein, die Divisions total, also komplett abschaffen und einfach sagen, pass auf, die besten Teams pro Conference kommen rein. Oder man sagt tatsächlich, wir schaffen die Conferences komplett ab und die 16 besten Teams der NBA spielen um die Krone, so wie es in einer Fußball-Weltmeisterschaft oder sonst wo ist, dass die besten 16 Teams dann halt gegeneinander spielen. Glaube ich, dass das vor allem das Abschaffen wirklich der Divisions einen größeren Impact hätte als die Aufteilung der Conferences. Man müsste jetzt vielleicht noch nicht mal unbedingt die Divisions abschaffen, sondern eben die Regelung abschaffen, dass genau. Der Division-Gewinner automatisch qualifiziert ist und in der ersten Runde Heimrecht hat. Genau. Das ist so eine ganz typisch amerikanische Sache, dass man da auch noch um was spielt und das ist unserer Meinung, glaube ich, dieselbe Auffassung, nicht unbedingt sinnig. Ich bin auch der Meinung, dass ist natürlich schwierig werde, wenn man diese Änderungen vornimmt, dann das Scheduling vorzunehmen. Es hat ja einen Sinn, dass es Divisions gibt und dass es eben, dass die Divisions eigentlich nah beieinander liegen geografisch und dass dann dementsprechend auch alle Divisionsgegner viermal gespielt werden in der Saison, während man ja zum Beispiel die andere Conference, Teams aus der anderen Conference, nur zweimal im Jahr spielt. Insofern muss da ein bisschen was dran getan werden, inwieweit es möglich ist, das zu ändern, weil dann ja auch eben finanzielle Interessen immer mitspielen, dann einfach irgendwie eine starke Conference in Osten zu geben. Wir wissen, dass solche Entscheidungen ja auch immer durch das Managing Board bzw. das Ownership Board, wo alle Besitzer der NBA-Franchises sind, abgesegnet werden muss. Und ich glaube ehrlich gesagt kaum, dass die diesem Vorschlag zustimmen würden. Interessant ist es natürlich trotzdem, gerade auch, weil es kurz nach dem Vorschlag kam von einigen Spielern, so auch Dirk Nowitzki oder LeBron James, dass die Spiellänge der Spielzeit der Saison von 82 Spielen, da war einfach mal eine Nummer im Raum, 62, 67 Spiele reduziert werden sollte. Das fände ich eher sinnvoll, weil dann eben auch ja ein bisschen bessere Ergebnisse und wahrscheinlich auch ein besserer Basketball geliefert werden könnte. Ich glaube, ein Ansatzpunkt war auch, die Spielzeit an sich zu verkürzen. Da gab es ja auch schon so ein Testspiel mit, was waren es, 44 Minuten, glaube ich. Leider Gottes aus unserer NBA-Nerd-Fansicht würde das alle Statistiken komplett verfälschen für die Jahre. Insofern wäre ich das auch total doof. Ich glaube aber auch, dass man ein bisschen den Spielplan eher auseinanderzerren sollte oder ein paar Spiele weniger reingeben sollte, um den Spielern eben auch eine gewisse Entlastung zu gönnen. Ich glaube, eine Möglichkeit oder ein Vorschlag, der jetzt gemacht worden ist, was glaube ich auch so umgesetzt wird, ist, dass das All-Star-Game, die Pause des All-Star-Games auf eine Woche verlängert wird, sodass quasi, naja, im letzten Drittel der Saison die Spieler ein bisschen ausgeruhter sind. Für viele ist es ja dann fast die Hälfte der Saison, dieses All-Star-Break, wenn die Playoffs dazukommen. Das könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein. Ja, gehen wir vielleicht schon zum nächsten Punkt über. Ihr hattet uns mal gefragt, ob wir vielleicht ein paar Takte über Dennis Schröder sagen könnten. Wir haben das nicht direkt mit reingenommen, weil wir, glaube ich, im Pod vorher über die Atlanta Hawks schon gesprochen hatten. Insofern können wir jetzt einfach dieses Weihnachtsspecial ein bisschen nutzen. Das Timing ist eigentlich perfekt, weil Dennis Schröder ausgerechnet gestern im deutsch-deutschen Derby, wenn ich es jetzt mal so anpreisen kann, gegen Dirk Nowitzki, nämlich mit seinen Atlanta Hawks, seine bisher beste Karriereleistung gebracht hat. Er kam in Abwesenheit vom eigentlichen Starter Jeff Teague auf der 1, hat er begonnen auf 22 Punkte, hat dann demnach Dirk Nowitzki und Rajon Rondo die Show gestohlen. Interessant war es, weil er ja auch im Draft zum Beispiel von manchen Experten so gern als Baby Rondo bezeichnet worden ist. Und da musste ich doch schmunzeln, als ich heute Morgen den Boxscore gesehen habe und dachte, aha, das hat er sich dann vielleicht zu Gemüte genommen und hat dann gesagt, gut, gebe ich mein Bestes. Hat sehr ruhig gespielt, was man wohl sehen kann. Ich habe natürlich auch, weil ich interessiert bin an seinem Werdegang, wir haben ihn zu Beginn ein bisschen kritisch betrachtet, weil er da auch wenig Spielzeit gesehen hat und jeder, der sich sag ich mal, als halbwegs neutraler Beobachter ein Spiel der Atlanta Hawks anguckt, sieht, dass er wirklich Talent hat. Das sagen auch alle Kommentatoren der Auswärtsteams immer. Also gestern war der Announcer der Mavericks, Mark Followill, hatte halt für den League Pass das Spiel moderiert und der sprach dann direkt in der ersten Minute, hat er bestimmt irgendwie 30 Sekunden über Schröder gesprochen und wie man jetzt sieht, dass er sich verbessert hat, dass er viel ruhiger agiert. Und im Zuge dessen hat auch der Coach der Atlanta Hawks, Mike Budenholzer, darüber gesprochen, dass es für ihn gute und schlechte Turnovers gibt. Ich würde jetzt mit der Wortwahl vielleicht ein bisschen anders umgehen, weil meiner Ansicht nach ist kein Turnover gut. Aber was er damit sagen möchte, ist, dass Dennis früher häufig den Ball überhastet durch einen Drive irgendwie verloren hat und dann nicht mehr den Ball unter Kontrolle hatte. Jetzt kommen seine Turnover hauptsächlich zustande, wenn er irgendwie bestimmte Pässe spielen will, wenn er den Mann nach außen mit einem schnellen Bounce-Pass finden möchte und der nicht darauf vorbereitet ist. Insofern sieht man, er hat sein Spiel angepasst, er spielt mannschaftsdienlicher, er fügt sich ein, er weiß, dass dann Leute wie Al Horford, Millsap oder auch Kyle Korver die Bälle brauchen und er als Point Guard eine Verantwortung hat, diese Spieler die Bälle dort zu geben, wo sie eben das Beste für ihr Team leisten können. Und das ist, so banal es sich auch anhört, wirklich eine Evolution, die man als junger Point Guard machen muss und die er ja vermehrt erfolgreich zu leisten scheint. Ja, und so ein Spiel wie gestern war dann auch, glaube ich, die logische Konsequenz dieses Werdegangs der letzten Wochen. Also, dass das in so einer Karriereleistung von 22 Punkten gipfelt, das kommt schon nicht von ungefähr. Warum wir ihn auch mal am Anfang ein bisschen kritisiert hatten, war, dass wir so ein bisschen an seiner Einstellung vielleicht gezweifelt hatten, ob das so alles stimmt, weil wir gesehen haben, wenn er mal gespielt hat, hat er danach im Spiel direkt ein DNP bekommen. Ob das zusammenhing, können wir natürlich aus der Ferne schlecht beurteilen, wollen wir auch nicht beurteilen, aber wir sind umso froher, dass es jetzt besser zu laufen scheint und er eine richtig gute Rolle in dem Team gefunden hat und der Erfolg der Atlanta Hawks ist dann auch nicht zuletzt sein Verdienst, mit dass er diese Rolle, die er aktuell kriegt, gut ausfüllt. Das Thema Dennis Schröder ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung zur nächsten Frage, die wir bekommen haben von Björn. Die EM, Basketball-EM im nächsten Jahr vom 5. bis 20.09., also ein sehr früher Blick darauf aktuell, wird in Deutschland zum Teil stattfinden. Vor dem Hintergrund, dass es natürlich wegen der politischen Unruhen das ursprüngliche Vergabeland, die Ukraine, nicht geworden ist und das jetzt in Europa mehr oder weniger aufgeteilt worden ist. Also in Berlin wird es Spiele geben, in Montpellier, Zagreb und Riga. Die Finalrunden werden dann in Lille ausgetragen. Und Björn hatte uns gefragt, naja, Deutschlands Gruppe, ist das eine Todesgruppe? Beziehungsweise welche Rolle können dann, wie gerade besprochen, Dennis Schröder oder auch Dirk Nowitzki in der deutschen Nationalmannschaft noch spielen? Wir haben uns die Gruppe mal angeguckt. Die ist schon nicht ohne, tatsächlich. Spanien, Italien, Türkei, Serbien und Island. Wobei mit Sicherheit Island der Außenseiter ist. Spanien braucht man nicht drüber zu reden, sind der Favorit der Gruppe, denke ich. Genau wie Serbien als Vize-Weltmeister 2014. Alte bekannte NBA-Gesichter sieht man natürlich in dem ein oder anderen Team auch. Also Gallinari und Bagnani, wenn sie dann mal irgendwann fit sind. Werden werden für Italien auflaufen. In Spanien, die kennt ihr alle rauf und runter, dieses europäische All-Star-Team, was Spanien da jedes Mal stellt. Aber auch in Serbien, Teodosic, Bogdanovic, zum Beispiel von den Brooklyn Nets, sind Namen, auf die sich die deutsche Nationalmannschaft da gefasst machen muss. Ich glaube, ohne jetzt Experte für den europäischen Basketball zu sein, und gerne dazu Feedback auch bei Facebook, wenn ihr da anderer Meinung seid, dass Deutschland, weil vier Teams in dieser Gruppe weiterkommen, dennoch durchaus eine Chance hat. Ich glaube, Deutschland ist an einem guten Tag, kann sich messen mit Italien, gegen Island sowieso, gegen die anderen wird es natürlich schwer. Das Auftaktspiel bei der EM wird gegen Island sein, vielleicht ganz gut, um sich da ein bisschen Selbstbewusstsein zu holen, ein bisschen in Fahrt für das Turnier zu kommen. Andere Sportmannschaften in Deutschland sind ja auch oft als Turniermannschaften verschrien, wie die Fußballer. Vielleicht kann das ja bei den Basketballern auch klappen. Das letzte Spiel in dieser Gruppe ist dann gegen Spanien. Und vielleicht hat man ja Glück und die Spanier resten da schon den ein oder anderen Star, weil sie schon durch sind. Viel wird, glaube ich, darauf ankommen, ob Dirk Nowitzki bereit ist, im September seine Knochen nochmal für die Nationalmannschaft hinzuhalten, was dann einhergeht mit einem langen Playoff-Run der Dallas Mavericks. Wenn die Mavericks tatsächlich es schaffen sollten, in die Conference Finals oder darüber hinaus zu kommen, dann wird es ein relativ kurzer Sommer für Dirk. Und da Dirk auch nicht jünger wird, wird er mehr Zeit zum Resten brauchen, weil auch Mark Cuban mit dem Team, was er ihm jetzt an die Seite gestellt hat, mit Sicherheit nicht bereit ist, für eine Basketball-EM nächste Saison auch nur ansatzweise auf ihn verzichten zu müssen. Dennis Schröder kann in diesem Kader, glaube ich, schon eine Lead-Rolle übernehmen oder sollte eine Lead-Rolle übernehmen als Aufbauspieler der Nationalmannschaft. An der Seite vielleicht vom Kapitän Schafazik ist er aktuell der, der auf dem höchsten Niveau, genau, mit Tibor Pleiss auf dem höchsten Niveau ist, was so die jungen Spieler auch angeht. Und Dirk wird, wenn er spielt, glaube ich, so die gute Seele, der Anführer, der sein, der die jungen Spieler ein bisschen beruhigt und natürlich in der Crunch-Time dann auch den ein oder anderen wichtigen Schuss nimmt. Es würde natürlich wieder für die Einstellung von Dirk Nowitzki passen, wenn er sich dann wirklich nochmal sich und seine Knochen anschinden würde, zu so einer Europameisterschaft zu gehen. Ich persönlich finde, er hat es nicht unbedingt nötig. Hat jetzt auch nichts mit Arroganz zu tun. Dirk Nowitzki hat so viel für den deutschen Basketball getan, aktiv und passiv. Zu Zeiten, wo das Team teilweise außer ihm eine Katastrophe war und wir alle wissen, dass er da nie irgendwie den großen Star hat raushängen lassen, sondern sich immer eingefügt hat. Insofern könnte es natürlich durchaus sein, dass wenn er sich bereit erklärt, dass er dann sich nahtlos einfügt und dann vielleicht, also das würde ich mir jedenfalls wünschen, vielleicht auch eher eine passive Rolle einnimmt, ne? Dass er dann eher der Shooter ist und sagt, okay, jetzt müssen andere Leute auch mal nach vorne kommen und lässt mal Dennis mit dem Tibor das Pick-and-Roll laufen und er steht halt in der Corner, in der Ecke und wartet auf den Ball. Insofern für mich ist auch, klar, habe ich wieder ein bisschen die NBA-Brille an, aber für mich ist super spannend zu sehen oder wird spannend zu sehen sein, ob Tibor Pleiss so eine Art Breakout-Turnier haben kann. Ein bisschen erwarte ich es fast sogar schon, wenn er wirklich den nächsten Schritt noch machen möchte. Er spielt jetzt Leistungsträger in Spanien, ist zum FC Barcelona, glaube ich, gewechselt und hat da jetzt nicht mehr wirklich viel zu beweisen. Er spielt in der Euroleague, er hat die Draftliga-Rechte liegen bei den Oklahoma City Thunder, die ihn vor 2 Jahren gedraftet haben. Dadurch, dass sie jetzt Adams verpflichtet haben, ist dann natürlich die Frage, die haben nicht so viel Bedarf. Die Frage ist, wie, was machen sie mit Perkins, wenn Perkins jetzt vertragsfrei wird und den Verein verlässt? Gäbe es natürlich eine Rolle, so als, ich sag jetzt erstmal dezent, 10. Mann oder sowas. Dann wiederum stellt sich die Frage, ob Pleiss rübergehen möchte finanziell. Aber um es auf das Turnier zu beziehen, ich hoffe, dass er dann auch die entsprechende Spielzeit und Spielanteile bekommt. Das ist ja häufig, wenn wir aus dem amerikanischen Basketball-System kommen, für uns ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass dann die Leute nur 18 Minuten spielen und viel gewechselt wird, dass die Rotationen wesentlich größer und breiter sind. Insofern hoffe ich, dass der Bundestrainer, der sich auch erstmal noch eingewöhnen muss, dann, was das Spielermaterial betrifft, auch auf die jungen Leute zurückgreift und dann nicht nur die alten Hasen spielen lässt, weil, wenn wir ehrlich sind, haben wir einige Talente, aber werden nicht um die Medaille mitspielen können. Insofern wäre das wahrscheinlich die richtige Herangehensweise. Ja, es liegt ja auch noch ein bisschen Zeit dazwischen. Wie gesagt, die EM wird im September nächsten Jahres stattfinden. Und ja, aber auf so ein Spiel in Berlin, wenn dann doch Dirk aufläuft und Dennis Schröder, hätte ich schon Bock. So ist das nicht. Allerdings, glaube ich, werdet ihr, zumindest die, die ihr gerade zuhört, auch alle da Bock drauf haben. Also gucken wir mal. Was allerdings nicht mehr so weit weg ist, um mal eine ganz charmante Überleitung zu schaffen, sind die Christmas Games der NBA am 25.12. Warum heben wir das so heraus? Weil das in der NBA eine Tradition ist, dass die besten Teams, oder da können wir uns gleich mal drüber streiten, ob es tatsächlich die besten Teams sind oder nicht, auf jeden Fall die spektakulärsten oder von den Namen her größten Teams, dass die am 25.12. gegeneinander spielen und das in einer Reihe weg. Es geht um 6 Uhr abends unserer Zeit in Deutschland los, dann bis spät in die Nacht. Den Anfang macht das Spiel, da sind wir gerade dabei, ob es zu den besten Teams gehört oder nicht, die Knicks gegen die Wizards. Ich glaube, da spielt der Faktor Madison Square Garden eine ganz große Rolle, der halt werbetechnisch, marketingtechnisch mit der Stadt New York einfach auch in der NBA eine große Nummer ist. Ja, ich ziehe mal die orange Knicks-Brille auf und sage, dass die Knicks nach gefühlt 35 Spielen oder wie auch immer, wie viele wir jetzt verloren haben, ich kann es gar nicht mehr zählen, mal wieder ein Spiel gewinnen werden. Und zwar deswegen, weil es eben das ist, was die Knicks und auch Carmelo wofür sie Basketball spielen und was sie lieben. Die große Bühne, alle gucken zu, nationale TV-Übertragung in einem doch ansprechenden Duell gegen John Wall, Bradley Beal und Co., eine richtig gute Mannschaft aus Washington. Meine Prediction für das Spiel Knicks gegen Washington ist Sieg, knapper Sieg New York mit Mello 40 Punkte plus. Ja, ehrlich gesagt, gehe ich da jetzt auch mal mit einer Bauchentscheidung mit und sage, dass ich mir das auch sogar ganz gut vorstellen kann. Man weiß, dass Mello die Scheinwerfer, die Bright Lights durchaus gerne mag und da dann auch immer top performt. Ich glaube, dass das auch so ein Spiel ist, wo er an der Ehre gepackt ist, muss man auch ganz ehrlich sagen, wo er sagt, hey, unsere Saison ist vielleicht bisher ziemlich nüchtern, was die Siegesausbeute betrifft, aber hier können wir mal zeigen, was wir drauf haben und das durchaus als Bühne und Katalysator nimmt, seine Teammates dann auch entsprechend zu motivieren. Ich finde es ein spannendes Spiel, vielleicht heimlich sogar noch ein bisschen spannender, du wirst jetzt vielleicht irgendwie rufen, Blasphemie, als das darauf folgende Spiel, weil es eben noch nicht klar ist, ob Kevin Durant tatsächlich fit sein wird. Und ich kann mir vorstellen, dass die San Antonio Spurs, wie sie das so häufig machen, sogar mit guten Teams, wenn er denn nicht fit sein sollte, dieses Spiel dann doch recht schnell für sich entscheiden könnten. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es eine enge Partie ist, gerade weil man da noch nicht irgendwie nachts oder tief nachts dann irgendwie total müde ist, sondern sich das irgendwie schön nochmal abends ein bisschen angucken könnte. Aber ich werde da trotzdem auch in Anbetracht dessen, dass es in San Antonio bei der Alamo Site ist, dann sich die San Antonio Spurs durchsetzen werden. Das glaube ich auch. Ich glaube sogar, dass San Antonio sich durchsetzen wird, wenn Kevin Durant dabei ist, weil sie diese nationale TV-Übertragung als für ewig underratedes Team der NBA dann auch entsprechend nutzen können. Und wir wissen alle, wenn alle von San Antonio fit sind, dann gibt es kaum ein Team, was San Antonio wirklich gefährlich werden kann. Das dritte Spiel an diesem Tag ist aus einer vielleicht nicht unbedingt nur kompetitiven Sicht, aber aus der Historie ganz interessant, denn es ist das erste Wiedertreffen von Dwayne Wade und LeBron James in Miami. Also LeBron wird nach dem Wechsel zu Cleveland das erste Mal wieder im American Airlines Center in Miami auflaufen. Vor dem Spiel gab es natürlich die üblichen Gerüchte, wird geboot oder wird gefeiert, wie soll das Ganze aussehen? Es ist jetzt klar, dass die Miami Heat eine Ehrung für LeBron James abhalten werden vor dem Spiel und Dwayne Wade, sein bester Freund aus dem Meisterschaftsteam der letzten Jahre, hat sich auch dementsprechend geäußert, dass er das genau richtig findet. Meiner Meinung nach glaube ich, dass LeBron eine absolute Standing Ovation verdient hätte, weil ohne ihn wäre die Miami Heat niemals so erfolgreich geworden, wie sie erfolgreich waren. Dann aber, wenn das Spiel losgeht, finde ich, wenn ich jetzt Miami Heat-Fan wäre, habe ich allen Grund, LeBron James auszubuhen, weil er dann eben nicht mehr bei mir im Team spielt. Ich glaube, LeBron wird total ausflippen an diesem Tag und eine ähnliche Performance wie Melo hinlegen. Es wird ein Triple-Double geben, sonst irgendwas. Er wird die Kräfteverhältnisse gerade rücken, wird zeigen, dass er mit seinem Hometown-Team, mit den Cleveland Cavaliers, genau den richtigen Move gemacht hat. Glaube aber auch, wenn Dwayne Wade fit ist, dass er dementsprechend dagegen halten wird. Also ich glaube, auf dieses Duell können wir uns freuen. Auch hier vielleicht ein kleiner Wermutstropfen. Es ist nicht klar, ob Chris Bosh spielen wird mit seiner Wadenverletzung. Was dann natürlich das Ganze umso schwerer macht, für Miami das Spiel für sich zu entscheiden. Was den Ausgang des Spiels betrifft, glaube ich, sehe ich da klare Vorteile für Cleveland. Interessant wären dann diese kleinen Nebenstorys, die du schon erwähnt hast. Also ich hätte ja wirklich gerne Chris Bosh gesehen, weil er ja auch noch allen beweisen möchte, dass er dann eben nicht das dritte Rad am Wagen war oder jetzt eben wieder in diese erste Rolle, in diese Rolle als Franchise-Spieler treten möchte. Ich glaube, da hat noch jemand gewisses Dwayne Wade was dagegen, der, glaube ich, solange er dort spielen wird, Franchise-Spieler ist. Einfach weil die Franchise und die Stadt ihm auch so viel zu verdanken haben. Und bei allem Gram, den ich manchmal noch hege wegen der Serie in 2006 gegen die Miami Heat, der Finalserie, glaube ich, kann man sicher sein, dass man sich auf ein Vintage-Dwayne-Wade-Spiel gefasst machen kann. Ich glaube, er möchte allen, inklusive LeBron, zeigen, dass er zwar vielleicht jetzt nicht jede Nacht, aber doch nochmal richtig on fire sein kann. Insofern hat das Spiel natürlich auch seinen Charme. Das nächste Spiel, die Lakers gegen die Chicago Bulls ist dann natürlich auch Star gespickt von Seiten der Chicago Bulls, dann vielleicht in der Breite im gesamten Kader. Und die Lakers haben da natürlich dann ihren Star ihrerseits entgegenzusetzen. Ist so ein bisschen auch diese ähnliche Logik. Wir machen uns zwar hier häufiger mal über Kobe und seine Wurfauswahl lustig, aber Christmas Game, große Stage, National Television. Insofern kann ich mir vorstellen, dass Kobe noch mal richtig Bock hat und dann kann man so ein Spiel auch mal gerne alleine gewinnen. Ja, meine Prediction: 30 Field Goal Attempts mindestens, die er auflegen wird. Ich glaube, er wird keinem anderen Spieler aus seinem Team den Ball geben. Gerade nicht, wenn es auf die große Television Stage geht. Ja, auch ein kleines Homecoming, beziehungsweise das erste Duell von Pau Gasol, wieder mit Kobe Bryant, der ja die Lakers in Richtung Chicago verlassen hat. Und es ist die große Bühne, in der Derrick Rose zeigen kann, dass sein Comeback-Versuch, der so in den gräulichen Sphären sich aktuell bewegt, oder das Spiel von gestern mit 29 Punkten kein Flug ist, sondern dass er tatsächlich wieder zu seiner alten Form zurückkehren kann. Welche Stage dann besser als der Christmas Day gegen Kobe Bryant? Das letzte Spiel an diesem Tag, ja, für mich vielleicht das spektakulärste Spiel, was stattfinden könnte. Ich erwarte ein Overtime-Spiel zwischen den Clippers und den Golden State Warriors. Die beiden Teams können sich, glaube ich, überhaupt nicht leiden. Und darauf habe ich richtig Bock. Leider ist Andrew Bogut nicht dabei, der wahrscheinlich seine Ellbogen schon angespitzt hätte vor dem Spiel gegen DeAndre Jordan und Blake Griffin. Aber auch so, Steph Curry im Duell gegen Chris Paul und Blake Griffin, Klay Thompson und wie sie alle heißen. Ich glaube, das wird ein richtig heißes Ding. Ich glaube, es wird unheimlich viele schnelle Angriffe geben, unheimlich viel Shooting, vielleicht Highscoring. Und ich hoffe, dass das so ein richtiger Thriller wird. Ja, ob ich es mir angucke, bis dann wahrscheinlich 6:30 morgens oder was, das sei mal dahingestellt. Aber auch die Zusammenfassung wird es, glaube ich, wert sein. Wenn man dann die Reste des Gänseessens so um 12, wenn alle irgendwo anders sind, heimlich dann sich einverleibt, kann man dann vielleicht den Laptop anmachen und im League Pass sich das Spiel nochmal anschauen. Ich hoffe tatsächlich, dass die Clippers da einen auf den Sack bekommen, um das jetzt mal so ganz uncharmant zu formulieren. Und das ist vor allem aus dem Grund, dass ich so genervt bin von den Announcern der Los Angeles Clippers. Ich sehe, das Spiel ist natürlich live on TNT, also es werden nicht diejenigen sein, die das kommentieren, aber wer von euch den League Pass hat, hat bestimmt ja jetzt auch schon so geheime Favoriten der TV-Kommentatoren der lokalen Teams und eben Leute, die man gar nicht abkann. Und es ist tatsächlich so, dass ich drei Teams habe, deren Spiele ich nicht gucke, wenn die lokalen Kommentatoren, sage ich mal, am Mikrofon sitzen. Und das ist die Clippers, wo einfach dieser alte Typ immer sagt, the lob, the jam, und sie reden komplett. Oh me, oh my. Und sie reden komplett halt nur über ihre Truppe und sagen, wie gut die alle sind. Und also es ist fürchterlich. Und in dem steht sich eigentlich die Crew aus Cleveland nichts nach. Und ebenso die Leute aus Miami. Tut mir leid für die Fans von euch. Vielleicht seht ihr das anders, vielleicht seht ihr euch das genauso, aber ich finde, die bringen einfach keine Farbe ins Spiel und feiern immer nur irgendwelche Situationen ab oder ihre Stars und haben keine Hintergrundberichte oder sagen jetzt nicht irgendwie auch mal was Interessantes zu anderen Spielern oder meinetwegen auch zu den Spielern ihres Teams. Das erhoffe ich mir manchmal und das kriege ich da leider nicht. Bin ich jetzt sehr böse, dass ich den Clippers die Niederlage wünsche, aber ich glaube auch, dass die Golden State Warriors das Spiel dann für sich entscheiden können. Also Cleveland, die Kommentatoren von Cleveland gehen mir tatsächlich am meisten auf den Sack, muss ich sagen. Jedes Mal, wenn LeBron auch nur den Ball anfasst, geht denen vor Freude der Knopf auf. Kann ich mir wirklich ganz, ganz schwer nur anhören. Ich hatte sogar mal überlegt, beim League Pass in diesem Jahr mir die teurere Version zu kaufen, damit ich auch auswärts den Kommentator von anderen Teams hören kann, hab's dann aber darauf verzichtet. Aber so schlimm ist es bei manchen wirklich, dass es wirklich schwerfällt, denen zu folgen. Ja. Gewinnspiel. Ach so, ganz genau. Das Gewinnspiel. Mit den ganzen Fragen, die ihr uns gestellt habt, ging natürlich einher, wenn ihr unseren Post auf Facebook geteilt habt, dass ihr an einem Gewinnspiel teilnehmen konntet. Das haben, vielen Dank dafür, viele, viele von euch gemacht. Und gewonnen hat Johannes Friese, dem wir nachträglich zu Weihnachten ein kleines Geschenk machen werden und hinschicken werden. Das wird jetzt aus zeitlichen Gründen wahrscheinlich nicht mehr unterm Weihnachtsbaum liegen. Wir hoffen aber, dass du trotzdem Spaß hast, wenn es dann in den nächsten Tagen kommt. Aber allen anderen auch nochmal vielen Dank fürs Mitmachen, das zahlreiche Feedback. Wir sind damit auch am Ende von unserem Christmas-Special Doubleheader von Teil 2. Gestern habt ihr ja den ersten Teil gehört. Hat uns super Spaß gemacht, auch mal abseits vom aktuellen Geschehen ein bisschen was zu erzählen, so ein bisschen Vintage mit Larry Bird und Sean Kemp. Vielleicht werden wir sowas oder sowas Ähnliches in Zukunft nochmal machen. Beim nächsten Mal hört ihr uns dann wie gewohnt darüber reden, ob wir recht hatten mit unseren Predictions oder alles Blödsinn war, was wir gerade erzählt haben über das aktuelle Geschehen in der NBA. Ob sich Sacramento vielleicht noch einen anderen Trade geleistet hatte, den wir nicht auf der Rechnung hatten und. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, erstmal frohe Weihnachten. Vielen Dank dafür, dass ihr uns in den letzten Monaten mit unserem Projekt so unterstützt habt. Ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie viel Spaß uns das macht und wie wir uns immer freuen, wenn irgendein Feedback von eurer Seite kommt. Insofern tausend Dank dafür, das macht uns wirklich riesengroßen Spaß. Feiert schön, entspannt euch ein bisschen, guckt viel Basketball und wir hören uns dann in ein paar Tagen im neuen Jahr wieder. Vielen Dank. From Downtown. Reingehauen.